Gesetze leben Geister, die graue Stadt betrübt die Blicke. Niemand, der klar denkt, kommt noch hierher. Gespräche laufen noch wie früher, die Jugend lebt so wie die Eltern. Besaufen und versorgen, sonst nichts mehr. Morgen will uns keiner sehen. Es ist nicht viel, nur ein Akkord. In unseren Kneipen, bevor die letzten schlafen gehen. Das vierte Leben will nicht kommen, dieses Land hat uns vergessen. Und die Sorge, sie grüßt uns jeden Tag. Wir rauchen Tage auf wie Kippen, wissen nicht, wohin wir laufen. Keiner weiß, wie's morgen weitergeht. Hier schwingt nichts mehr als ein. Ich lebe mein Leben und ich kann es nicht mehr sehen. Ein grauer Tag und ein Akkord. Denk doch an später, dann wird alles leichter gehen. Der Wind weht durch die Köpfe, wir kriechen unsere Wege. Wir ahnen nichts, was können. Zeig euch meinen Rücken, aus der Ferne kann ich lachen. Ich will woanders atmen, nur nicht hier. Und die Gespräche sind so finster, der Tod ist unsere kleine Schwester. Wer weiß schon, was wir machen und wofür. Ihr seid gekommen, um zu bleiben und werdet leben. Zu sterben. Ich nehme mein Dasein und ich schenke es dir. Was bleibt uns noch als ein Grund? Ein letztes Schreien, bevor die letzten schlafen gehen. Es ist nicht viel, nur ein Grund. Ein dumpfes Lärmen, doch es wird nur uns gehören.